neue Lieder, euer Hass. Schneid euch an, denn wir geben wieder Gas. Steht zusammen, Mann für Mann, denn unser Name ist Programm. Die Kette brechen, Fahne hoch. Heute bringen wir alles wieder ins Lot. Wir haben nur gedacht, oh Gott, das war's. Doch das war ein Irrtum, wir geben Gas. Alte Bräuche, Rituale, lange nicht mehr dran. Werde ich niemals verraten mit dem Rücken an der Wand. Ich sage, Volk, geh auf und Widerstand mich los. Du spürst es doch selbst, unser Hass ist riesengroß. So mancher mag ich denken, schweigen, das ist Gold. Reden, das ist Silber, doch wenn man euch hören soll. Ich sage, Volk, steh auf, wir machen keinen Spaß. Volk, steh auf, wir geben wieder Gas. Alte Methoden, neues Dickchen. Wir lassen uns nicht zweimal bitten. In unserem Brenn, die Form betippt. Wir werden alle eingeschickt. Wir stehen zusammen gegen die Pest. Und heute geben wir euch den Rest. Ihr habt wohl gedacht, oh Gott, das war's. Die Bühne frei, wir geben Gas. Alte Bräuche, Rituale, lang nicht mehr dran. Werde ich niemals verraten mit dem Rücken an der Wand. Ich sage, Volk, geh auf und Widerstand mich los. Du spürst es doch selbst, unser Hass ist riesengroß. So mancher mag ich denken, schweigen, das ist Gold. Reden, das ist Silber, doch wenn man euch hören soll. Ich sage, Volk, steh auf, wir machen keinen Spaß. Volk, steh auf, wir geben wieder Gas. Neue Lieder, neuer Hass. Schneid euch an, denn wir geben wieder Gas. Wir stehen zusammen, Mann für Mann. Denn unser Name ist Programm. Die Kette brechen, die Fahne hoch. Heute bringen wir alles wieder ins Lot. Wir haben wohl gedacht, oh Gott, das war's. Doch das war ein Irrtum, wir geben Gas. Alte Bräuche, Rituale, lang nicht mehr dran. Werde ich niemals verraten mit dem Rücken an der Wand. Ich sage, Volk, geh auf und Widerstand mich los. Du spürst es doch selbst, unser Hass ist riesengroß. So mancher mag ich denken, schweigen, das ist Gold. Reden, das ist Silber, doch wenn man euch hören soll. Ich sage, Volk, steh auf, wir machen keinen Spaß. Volk, steh auf, wir geben wieder Gas.